Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gelassenheit gewinnt mit Christian Bremer. Höre hier mit einer einzigen Idee zu. Was von dem, was ich hier höre, kann ich in meinem Leben anwenden? Es geht nicht darum, dass du mehr lernst. Du weißt genug. Es geht nicht darum, dass du deinen Kopf mit mehr unnützem Wissen vollpropst. Es geht nur darum, zu schauen, was von dem, was ich hier höre, kann ich mal ausprobieren und so profitieren. Was ich dir in diesem Podcast rüberbringen möchte, ist, lasse mehr Fehler zu. Weil, wenn du mehr Fehler zulässt, wirst du automatisch gelassener. Und zwar Fehler bei dir selbst, wie auch bei anderen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin in Dortmund in der Grundschule gewesen und wir hatten so einen Fehlerteufel. Der war relativ sympathisch und wurde auch ganz gut und freundlich dargestellt. Allerdings, was passierte? Es gab immer für die Hausaufgaben Stempel. Und ich bekam nur dann einen Stempel, wenn ich viel richtig gemacht habe. Damit war Fehler für mich negativ besetzt. Fehler war etwas, was schlecht war. Fehler war etwas, was nicht für mich von Vorteil war. Und auf diese Art und Weise habe ich, wie Millionen von jungen, kleinen Kindern gelernt, vermeide Fehler. Lasse Fehler nicht zu, es ist schlecht, Fehler zu machen. Belohnt wirst du dafür, wenn du keine Fehler machst. So haben Millionen von Kindern gelernt und wahrscheinlich auch du. Wir haben uns das damals nicht aussuchen können. Wir konnten nicht sagen, Moment, liebe Lehrerin, ich bin jetzt in der ersten Klasse und ich überlege mal Konzept Fehler. Ist es für mich gut oder nicht so gut? Wir haben den ganzen Scheiß 1:1 übernommen, ohne reflektieren zu können. Doch heute, jetzt, kannst du dein Konzept von Fehler wirklich überdenken und entscheiden und entschließen und beschließen, okay, ich betrachte Fehler ab heute als was anderes. Legen wir also los. Nehmen wir an, ich, Christian, mache einen Fehler. Was muss passieren, damit ich mit meinen Fehlern gelassen umgehen kann, ohne mich mental, emotional zusammenzuschlagen? Ich brauche den Glaubenssatz, ich darf Fehler machen, weil. Zum Beispiel, ich darf Fehler machen, weil ich mein Bestes gegeben habe, ich habe mich vorbereitet, ich habe etwas getan und trotzdem können Fehler passieren. Ich darf Fehler machen, weil ich keine Maschine bin. Es ist zutiefst menschlich, Fehler zu machen. Ich darf Fehler machen, weil ich so eine Menge lernen kann. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, privat, auf Beziehungen, die ich mit Traum geführt habe in meiner Vergangenheit, da habe ich Fehler gemacht. Und zwar sowohl bei der Entscheidung, in die Beziehung hineinzugehen, als auch habe ich Fehler in den Beziehungen gemacht. Und wenn ich zurückschaue, kann ich jetzt mit meiner Frau eine liebevolle, großartige, erfüllende Beziehung führen, weil ich damals den Fehler gemacht habe. Fehler zeigen mir auf, ich habe was probiert, ich habe festgestellt, keine gute Idee, ich probiere einen neuen Weg aus. Und deswegen hat Fehler für mich in meinem Denken, in meinem Sprechen etwas total Positives. Fehler machen mich stolz, weil sie mir zeigen, Christian, ich habe etwas probiert, es kam vom Herzen, ich habe es getan, es hat nicht funktioniert, also finde ich einen neuen Weg heraus. Was ist da passiert? Ich habe dieses Konzept Fehler für mich umgedeutet. Die meisten Menschen, und vielleicht gehörst du da auch noch zu, denken, ich darf keine Fehler machen, weil das ist schlecht, bringt mich nach hinten, das ist peinlich, das ist nicht intelligent. Und das ist alles Quatsch. Du darfst Fehler machen. Jeder, der morgens aufsteht und irgendwas tut, kann Fehler machen. Also auch ich, also auch du. Wozu ich dich jetzt einladen möchte, ist darüber nachzudenken, wie würdest du diesen Satz auf 10 verschiedene Arten und Weisen fortsetzen. Und zwar, ich darf Fehler machen, weil. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, zehntens. Halte den Podcast jetzt an, nimm dir ein Blatt Papier oder nimm das Smartphone und schreibe zuerst auf, ich darf Fehler machen, weil. Und dann listest du 10 gute Gründe auf. Viel Spaß, halte jetzt an und mach das, es ist super wertvoll. Und? Gemacht? Ich meine, wenn du nicht angehalten hast und du denkst, mache ich vielleicht morgen, ist okay, aber die Chance, dass du es morgen machst, ist geringer, als dass du jetzt gleich machst. Von daher, ich gebe nochmal den Appell, halte den Podcast jetzt an, höre ihn gleich weiter und schreibe dir auf, ich darf Fehler machen, weil. Viel Spaß dabei. Und? Angehalten? Gemacht? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und jetzt kannst du Folgendes tun. Wenn du das nächste Mal Fehler machst, wirst du dich erneut schlecht fühlen. Du wirst dich unwohl fühlen. Und dann zögere die Liste, sei es in Erinnerung, mental oder in Papierform oder guck auf Smartphone und zögere die Liste und schau dir an, ich darf Fehler machen, weil erstens, zweitens, drittens, viertens und fünftens bis zehntens durch. Und dann fragst du dich, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser, gewiefter, schlauer, intelligenter machen? Wenn du diese 10 Gründe gefunden hast, wirst du automatisch milder mit dir umgehen. Und das Schöne ist dabei, du wirst automatisch auch mit anderen Menschen milder umgehen, die Fehler machen. Das, was du dir selber erlaubst, kannst du auch anderen leichter erlauben. Deinen Kindern, deinen Mitarbeitern, deinem Vorgesetzten, anderen Straßenverkehrsteilnehmern. Wenn du bei dir anfängst, ich darf Fehler machen, wirst du faszinierenderweise feststellen, dass du automatisch auch anderen Menschen erlaubst, Fehler zu machen. Du kannst ja ansprechen, wenn dich was stört. Wenn du einen Fehler feststellst bei anderen, kannst du dir sagen, Mensch, ich hätte es mir so und so und so vorgestellt, beim nächsten Mal bitte darauf achten, das. Aber dein Bewusstsein, dein Zustand wird anders sein, wenn du der Person einen Fehler erlaubst. Ich mag da persönlich als Christian das Denkmuster, der andere darf und ich darf. Der andere darf zum Beispiel, der andere darf Fehler machen und ich darf ihn darauf ansprechen. Auf diese Art und Weise setzt du meine Grundidee um, aus dem fiesen Gefühl von Ärger und Stress über eine souveräne Gelassenheit ins Handeln. Und das Gefühl von Ärger über andere Fehler taucht automatisch auf. Das ist ein Reflex. Ein unbewusster Reflex. Die Gelassenheit, die souveräne Gelassenheit, die baust du auf mit dem Glaubenssatz, ich darf Fehler machen und andere dürfen auch Fehler machen. Der darf Fehler machen und ich darf es ansprechen. Und dann bist du bei der Handlung. Damit setzt du diese Idee um, die zum positiven, glücklichen Leben führt, aus dem Stress und Ärger über souveräne Gelassenheit ins Handeln hinein. Übrigens ergänzend noch eine weitere, wie ich für mich finde, faszinierende Idee. Fehler braucht Vergangenheit. Mach dir das bewusst und denk darüber nach. Fehler braucht Vergangenheit. Du kannst in der Zukunft keinen Fehler machen. Du kannst auch jetzt keinen Fehler machen. Du kannst jetzt was machen, was sich in der Zukunft, in der Vergangenheit als Fehler zeigt. Aber einen Fehler kannst du nur in der Vergangenheit machen. Und warum ist die Vergangenheit freundlich? Weil sie vorbei ist. Warum ist sie freundlich? Weil du aus ihr lernen kannst. Ärgere dich nicht über Fehler, sondern nutze sie, um die nächstbessere Version deiner selbst zu werden. Nutze sie, um zu erkennen, ach guck mal, in dem Bereich kann ich noch was lernen. Kann ich vielleicht ein Seminar besuchen? Kann ich ein Buch lesen? Kann ich einen Kollegen fragen? Das wäre sehr ausgewählt im Thema. Fehler sind Geschenke. Passiert ist es sowieso. Es ist vielleicht sinnvoll, sich zu entschuldigen für etwas. Es ist vielleicht sinnvoll zu sagen, Mensch, hätte nicht passieren dürfen. Ja, mag sein. Aber werde die Person, die bei anderen Fehlern und bei deinen Fehlern lächeln kann. Und sich dann aufrappelt und sich überlegt, okay, was ist das Beste, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Eine Garantie, dass du es besser machst, hast du nicht. Allerdings ist es doch besser, aus dem Fehler zu lernen, als sich nur über ihn zu ärgern. So, ich darf Fehler machen. Ich darf mich hier im Podcast mal versprechen, weil die meisten werden es mir verzeihen. Und wer es mir nicht verzeiht, ist vielleicht so gestresst, dass auch ich ihm nicht helfen kann. Wir haben so viel Quatsch im Kopf. Und ich habe schon mal im Podcast formuliert, glaube nicht alles, was du denkst, wenn du im Stress bist. Es hätte mir nicht passieren dürfen. Ist es aber und du hast es überlebt. Es ist halb so schlimm. Das hätte ihm nicht passieren dürfen, habe ich ihm 7-mal erklärt. Aber es ist ihm passiert und du bist am Leben. Geh hin und sag ihm, hey, das war ein Fehler. Cool, dass du es gemerkt haben. Lass uns darüber sprechen, was du beim nächsten Mal weitermachen kannst. Es ist immer das Gleiche. Das Gefühl zeigt dir auf, beruhige dich und werde aktiv. Also, du darfst Fehler machen. Viel Spaß dabei und grüße deine Fehlerteufel. Gelassenheit gewinnt. Bis bald, dein Christian. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder das Gehörte vertiefen möchtest, erhältst du das aktuelle Buch Gelassenheit gewinnt bei Amazon oder deinem Buchhändler. Alle Informationen zu Christian Bremer und seinen aktuellen Veranstaltungen findest du auf christian-bremer.de. Wir freuen uns auf deinen Besuch und denke immer daran, immer schön gelassen bleiben.